am Morgen graut, du bist aufgewacht. Ich sah dir zu und du hast in deinem Traum gelacht. Ein Lächeln. Von hier. Ich hab Angst darum, dass ich dich verliere. Mag sein, dass unser Leben nie deinen Träumen. Mag sein, dass mir die Worte fehlten, ich liebe.